SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: Das Gedächtnis des Internet. Mit Michael Stein, willkommen. Im Internet ist das Wissen der Welt gespeichert, sagt man. Aber auch wenn viele von uns das Netz als eine große elektronische Bibliothek betrachten und benutzen, das Wissen dort, all die Texte, Bilder und Töne, sind flüchtig. Eine interessante Internetadresse, die noch gestern eine Fülle an Informationen lieferte, die kann schon heute gar nicht mehr erreichbar sein. Aber die Anbieter von Informationen im Internet beginnen, sich Gedanken zu machen. Was muss, was kann aufgehoben, dauerhaft gespeichert werden? Was darf, was muss sogar gelöscht werden? Ist es akzeptabel, für den Abruf von gespeicherten, archivierten Daten Gebühren zu erheben? Wird es eine allgemeine Internetbibliothek mit allen Seiten geben, die jemals online abrufbar waren? Das sind ein paar der Fragen, auf die wir in den nächsten knapp 30 Minuten Antworten suchen wollen. Das Thema. Vielleicht ist es Ihnen auch schon passiert. Da stolpert man beim Surfen im Internet über eine interessante Information, einen spannenden Artikel zu einem bestimmten Thema zum Beispiel. Man überfliegt ihn und weil er so interessant ist, legt man ein sogenanntes Lesezeichen an. Dabei wird die genaue Internetadresse gespeichert. Wenn man nun ein paar Tage später die Stelle noch einmal ansurfen möchte, dann muss man einfach nur das Lesezeichen anklicken und schon baut sich der Inhalt wieder auf. Soweit die Theorie, denn schon ein paar Tage, ja sogar ein paar Stunden später, kann die Information schon wieder aus dem World Wide Web verschwunden sein. Denn es ist mit modernen Programmen inzwischen recht einfach und geht vergleichsweise schnell, Inhalte ins Netz zu stellen. Und genauso schnell kann der Urheber diese Inhalte natürlich auch wieder entfernen. Und was einmal entfernt ist, das bleibt gelöscht, verschwunden im digitalen Nirvana. Wenn ein Urheber nicht selber dafür Sorge getragen hat, dass er seinen Text, seine Seite archiviert hat, dann wird niemand mehr diesen Text aus dem Internet fischen können, denn das Internet ist nicht zentral. Es besteht vielmehr aus unzähligen einzelnen Computern und es gibt nach wie vor kein zentrales Archiv, das Inhalte, Seiten aus dem Internet speichern würde. Aber es gibt zahlreiche Projekte, die sich mit dem Archivieren zumindest von Teilen des Netzes beschäftigen. Eines der umfassendsten Archive ist die Wayback Machine, was so viel heißt wie Zeitmaschine in die Vergangenheit. Unter der Adresse www.archive.org oder archiv.org kann man das Archiv virtuell besuchen. Wenn man die Archivmacher im wirklichen Leben treffen will, dann muss man sich auf den Weg nach San Francisco machen. Dort, im Grünen, inmitten eines alten ehemaligen Festungsgeländes, dem sogenannten Presidio, steht das Internetarchiv. Äußerlich unscheinbar. Gegründet wurde es von Brewster Kahle. Das Internetarchiv nahm seine Arbeit 1996 auf und begann damit, Webseiten zu archivieren. Die Idee ist, alle öffentlich zugänglichen Webseiten zu sammeln. Jede Seite von jeder Website einschließlich der Bilder. Alle 2 Monate machen wir von den Seiten einen Schnappschuss. So kann man das Internet bei seiner Entwicklung in den letzten 6-7 Jahren beobachten. Schätzungen gehen davon aus, dass es derzeit etwa 15 Millionen sogenannter Webhosts gibt. Computer also, die Webseiten gespeichert haben und sie anzeigen, wenn sie aufgerufen werden. Insgesamt 10 Milliarden Webseiten, so schätzen die digitalen Bibliothekare in Kalifornien, sind inzwischen gespeichert und stehen zum Abruf bereit. Das Internet ist schnelllebig, so wie die Zeit, in der wir leben. Muss es daher überhaupt archiviert werden? Widerspricht das nicht dem Gedanken des Internet und der Art, wie wir es nutzen? Well, the Internet and the World Wide Web specifically is a fantastic publishing medium. Das Internet und das World Wide Web ist ein fantastisches Medium, um etwas zu publizieren. Wenn etwas herkömmlich publiziert wird, dann kommt es in eine Bibliothek, denn irgendwann wird es vergriffen sein. Die besten Arbeiten sind inzwischen vergriffen. Im Internet geht alles noch schneller. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Webseite liegt bei 100 Tagen. Danach wird sie geändert oder gelöscht. Wenn man also wissen will, wie die Vergangenheit ausgesehen hat, dann muss man sie archivieren und muss sie wieder abrufbar machen, damit die Menschen die Vergangenheit nicht verändern können. Denn schon George Orwell hat ja gewarnt, wenn man die Vergangenheit verändern kann, dann kann man die Gegenwart kontrollieren. Und wenn man die Gegenwart kontrollieren kann, kann man auch die Zukunft kontrollieren. 12 festangestellte Mitarbeiter beschäftigen sich täglich mit den diversen Projekten, die im Internetarchiv laufen. Eher Programmierer als Bibliothekare sind sie, die emsigen Datensammler an der Pazifikküste. Jedes Jahr im Sommer kommen Menschen aus der ganzen Welt zu Besuch, um die Arbeitsweise des Archivs zu lernen und um Erfahrungen zu sammeln. Vor allem Mitarbeiter der Partnerbibliotheken aus Ägypten, China und Indien verbringen die Sommermonate immer im Internetarchiv. Trotz der großen Datenmenge, trotz der vielen Mitarbeiter, ist die Nutzung des Internetarchivs aber nach wie vor kostenlos und soll es auch bleiben. The Internet Archive is funded in the traditional way libraries are. Das Internetarchiv wird ganz traditionell so getragen, wie das bei Bibliotheken üblich ist, durch Stiftungen, die oft von Einzelpersonen gegründet wurden. Manchmal spenden auch einzelne Menschen Geld. Außerdem bekommen wir auch Geld von der Regierung, von der Bibliothek des Kongresses, von der National Science Stiftung, einer Reihe von Regierungsstiftungen und auch von Unternehmen. Zwar versuchen die Macher des Archivs, möglichst viele der Websites zu sichten und zu speichern, aber es kann nur das, was bekannt ist, auch tatsächlich gefunden und dann archiviert werden. Täglich arbeitet sich das System durchs Netz und zeichnet alles auf, was es finden kann. So manchen Website-Betreibern ist es aber vielleicht gar nicht so recht, dass da ein Computer ihre Computer nach verwertbarem Material durchkämmt. Jeder Informationsanbieter im Netz kann sich daher dagegen wehren. Die Archivierung wird durch Passwörter überwacht. Wenn jemand nicht möchte, dass wir seine Inhalte archivieren, dann tun wir es nicht. Ein Beispiel. Die New York Times möchte nicht, dass wir ihre Archive archivieren, weil sie ihre Inhalte selber verkaufen wollen. Das ist völlig in Ordnung. Wir suchen in den Archiven außerdem gezielt nach bestimmten Themen. Zum Beispiel haben wir mit der Kongressbibliothek die Präsidentschaftswahl 2000 archiviert. Zum 11. September haben wir alle Webseiten archiviert, die wir finden konnten. Das haben wir dann täglich gemacht. Es hat uns natürlich interessiert, wie das rein technisch funktioniert. Wie muss man sich die Suche nach Webseiten, die es wert sind, gespeichert zu werden, vorstellen? Sitzen im Internetarchiv Menschen, die sich den ganzen Tag mehr oder weniger spannende Webseiten anschauen, die über sich ergehen lassen müssen, Detailinfos über Hobbys, Haustiere und Ferienreisen von Millionen unbekannter Website-Besitzer zu erfahren? The archive received donations of data. Das Archiv bekommt Datenspenden. Der größte Spender ist Alexa Internet. Das ist eine Firma, die das World Wide Web ständig durchsucht. Die haben 10 oder 15 Computer, die permanent Webseiten aufrufen. Ungefähr 150 Megabit pro Sekunde werden da an Webseiten aus dem Internet geladen. Daraus machen die dann Dateipakete von jeweils 100 Megabyte. Diese Pakete werden dann mit einem Index versehen, damit man Dubletten ausfiltern kann. Und nach einer Wartezeit von 6 Monaten spenden sie uns diese Datenpakete. Es wird vielleicht so manchen Computerinteressierten freuen. Die Rechner des Internetarchivs arbeiten mit dem freien und kostenlosen Betriebssystem Linux. Es gilt als besonders zuverlässig und zumindest dieser Posten belastet die Budgets des Internetarchivs nicht. Zuverlässigkeit ist nötig, aber die Archivare in San Francisco sichern sich da lieber mehrfach ab. Sie wollen nämlich, dass ihre Arbeit noch Generationen überdauert, dass ihre Arbeit auch bei Regierungswechseln oder sonstigen historischen Ereignissen nicht umsonst war. Wir haben von allem, was wir haben, eine Kopie gemacht und haben es in der Bibliothek von Alexandria in Ägypten archiviert. Die Idee ist, Sicherheitskopien zu haben, damit es uns nicht so geht wie der ursprünglichen Bibliothek von Alexandria, die mit den größten Arbeiten der Menschheit abgebrannt ist und keiner wird sie je mehr zu Gesicht bekommen. Wir wollen Kopien an verschiedenen Orten der Welt haben. Vielen Dank an den Kollegen Jochen Siegle in San Francisco, der für Weltamtrat das Internetarchiv besucht hat. Wenn man zum ersten Mal davon hört, dann klingt es schon ein wenig verrückt. Da gibt es Menschen, die wollen nicht nur die Vision vom papierlosen Büro, sondern gleich die Vision vom papierlosen Leben Realität werden lassen. Sie wollen nämlich ihr ganzes Leben digitalisieren, all die Bilder, Briefe und Texte. Andere Leute sollen dann darauf zugreifen können. Zum Teil tun diese Menschen das im Rahmen eines Forschungsprojektes, zum Teil aber auch einfach nur aus eigenem Antrieb, vielleicht aus künstlerischer Motivation heraus. Projekte dieser Art gibt es weltweit eine ganze Menge. Dirk Asendorpf über das ganze Leben auf der Festplatte. To understand many computers, you really ought to look at technology as a whole. plus the process that generates computers in the first place. Ein junger Mann steht am Overhead-Projektor und beginnt seinen Vortrag über die Zukunft des Computers. Er trägt einen karierten Schlips und auf der Nase eine dicke Hornbrille. Am Hinterkopf fallen die dunklen Haare zu einem Nackenspoiler ab. Wer diesen Link auf der Homepage des Computerveteranen Gordon Bell anklickt, wird an den Anfang der 70er Jahre zurückversetzt. Computer waren noch kleiderschrankgroße Geräte, Microsoft war noch nicht gegründet und die Folien für den Overhead-Projektor wurden mit der Hand gemalt. Basic process here. I hope we can get the whole process on the board. What happened? Der 1972 aufgezeichnete Vortrag ist nur ein winziger Teil des Projekts My Life Bits. Sein gesamtes Leben will Gordon Bell digitalisieren und archivieren. Das einzige Papier, das ich noch behalten will, sind Geldscheine, Schecks und Aktien, sagt er. Alles andere, seine Forschungsergebnisse, Fachaufsätze, Vorträge und Bücher, die berufliche und private Korrespondenz, die Urlaubsfotos seiner Familie, alle Filme, die er je gesehen hat und die Lieblingsmusik, die er hört, all das soll elektronisch gespeichert werden. Etwa 30 Gigabyte hat er schon zusammengetragen. 50.000 E-Mails, 100.000 Textseiten, 4.000 Fotos, 150 Musik-CDs und einige Videoaufzeichnungen. Bell hat auch schon ausgerechnet, wie viel Speicherplatz sein gesamtes digitales Leben benötigt. 100 Terabyte, also 100.000 Gigabyte, würde reichen. Wahrscheinlich werden Festplatten in dieser Größenordnung schon im nächsten Jahrzehnt zur Grundausstattung eines PCs gehören. Ich wüsste nicht, was ich rausschmeißen sollte, aber ich muss es nicht wegschmeißen. Warum? Wahrscheinlich hätte ich sonst auch gar nicht mehr. Auch Nina Korda hat schon allerhand auf der Festplatte. Sie ist aktive Rugby-Spielerin und kümmert sich um die Website ihres Vereins. Aber auch private Texte und Fotos hebt sie elektronisch auf. Mir da nun Abzüge von zu machen, mir die zu Hause hinzuhängen, das ist eigentlich eher nicht so. Also das kann man mal machen, wenn man ein ganz tolles Foto hat und dann hängt man sich das an die Wand. Aber wenn du so 150 Bilder machst, also das würdest du ja mit einer normalen Kamera auch nicht machen, weil das kostet ja viel zu viel Geld, so digital ist billig. Elektronisches Sammeln ist einfach, aber wie ist es mit dem Wiederfinden? Für Geschriebenes gibt es die Volltextsuche. Gesprochenes kann automatisch erkannt und in Text umgesetzt werden. Noch funktioniert das nur mit klarer Aussprache, doch in einigen Jahren wird es brauchbare Programme für Nuschler und Dialekte geben. Auch für Musik gibt es erste Datenbanken, die einen Titel anhand eines Taktes oder sogar durch Vorsummen eindeutig identifizieren. Aber was ist mit den Bildern, den Fotos und den Bewegten? Noch ist keine Technik in Sicht, die Personen und Gegenstände automatisch erkennt und benennt. Eine genaue Information über Ort und Zeit und ein, zwei Stichworte zu jeder Aufnahme würden helfen. Doch schon zu analogen Zeiten landeten die meisten Fotos unbeschriftet im Schuhkarton. Deshalb will Gordon Bell mit seinem Selbstversuch herausfinden, wie sich möglichst genaue Informationen automatisch erzeugen lassen. Das Geld dafür stellt Microsoft zur Verfügung. Auch das Pentagon hat unter dem Namen LifeLog ein ähnliches Forschungsprogramm begonnen. Wer den Standard definiert, in dem digitale Daten auch in 500 Jahren noch gelesen werden können, erringt Macht und Geld. Gordon Bell spricht gerne vom goldenen Format. Was der inzwischen grauhaarige 67-Jährige nicht beantwortet, ist die Frage, ob das komplette elektronische Archiv eines Lebens überhaupt jemanden interessiert. Nina Korda hat darüber nachgedacht. Was Leute finden, ist ja nicht, was sie finden sollen, sondern sie finden halt Dinge, die einfach irgendwie rumliegen. Und ich denke, das ist eigentlich auch okay. Ich finde Fragmente zu hinterlassen interessanter, glaube ich, als alles irgendwie zu archivieren. Und ich hoffe, dass Leute auch sowas von mir dann irgendwann finden. Irgendwas, was halt nicht mit Absicht hinterlassen wurde. In den USA ist die Medienlandschaft unübersichtlicher als bei uns. Neben den großen, werbefinanzierten Networks, die eine Fülle an Radio- und Fernsehprogrammen ausstrahlen, gibt es eine echte Perle. National Public Radio heißt der Zusammenschluss von heute 730 nicht kommerziellen Radiostationen in den USA. In besonderer Weise fühlen sich die Macher dem informierten Bürger verpflichtet. Seit vielen Jahren nutzten die Radiomacher auch verstärkt das Internet, um zusätzliche Informationen zu den gesendeten Beiträgen zu liefern und um das im Radio gesendete flüchtige Wort festzuhalten. In Berlin lebt und arbeitet eine Korrespondentin des National Public Radio Networks, Holger Bruns, hat sie besucht. As part of an occasional series on Americans abroad, NPR's Emily Harris reports. Die Berliner Korrespondentin Emily Harris vom amerikanischen National Public Radio gehört zu den multimedial arbeitenden Journalisten. Sie bedient nicht nur Zeitfunksendungen mit Radioberichten, sondern auch den Internetauftritt ihres Senders mit wachsendem Ehrgeiz. Radio, as you know, is so. Radio ist, wie Sie wissen, ein flüchtiges Medium. Wenn Sie nicht genau zuhören, ist es weg und Sie können es vergessen. Sie können es nicht noch einmal hören. Und da erlaubt uns die Website, die Leute dennoch gezielt zu informieren. Die Nachrichten sind verfügbar, wann immer man sie hören will. Also Radio on Demand, das ist das Schlüsselwort. When they want it, when they want to hear it. Radio, you know, on demand is sort of the catchword, but it's true. Das National Public Radio betreibt seit Mitte der 90er Jahre ein stetig wachsendes Audioarchiv mit zurzeit rund 15.000 Stunden an Tondokumenten. Vor allem Zeitfunksendungen wie All Things Considered werden gesammelt. Hinzu kommen Musiksendungen, Interviews und Features, abrufbar vor allem auch über die Webseiten der insgesamt 730 Mitgliedsstationen. Emily Harris. NPR Reporters have the opportunity to add to their stories. The stuff. Die Reporter von NPR haben nun die Gelegenheit, ihre Reportagen zu ergänzen. Die meisten Radioreportagen sind ziemlich kurz, wissen Sie, so 4, 5, 6 Minuten. Und es gibt immer mehr Informationen, als man im Radio senden kann. Außerdem lassen sich per Radio natürlich keine Bilder übertragen. Wir Reporter von NPR fotografieren seit ein paar Jahren digital und bieten diese Bilder zusammen mit unseren Geschichten an. Das Bild kann gleich auf die Website kommen, zusammen mit dem Audiostück. Oder man veröffentlicht Dokumente, die für die Geschichte wichtig sind. Und das macht viel Spaß. Letztendlich ist das zwar mehr Arbeit, aber für mich ist es sehr schön, einen solchen Freiraum zu haben, zum Beispiel für zusätzliches Tonmaterial. Es beeinflusst meine Arbeit im Sinne eines weitergefassten Denkens. Und ich bin froh über all diese Extras, die ich meinen Radioreportagen hinzufügen kann. Being glad that there's another space to put up the stuff that I had to edit out of my radio story. Die Reportagen und Berichte des National Public Radio werden per Internet intensiv nachgefragt. 2,5 Millionen Besucher pro Monat. Natürlich überlegt sich der Sender, wie sich hier Kosten einsparen lassen. Transkripte gibt es nur gegen Geld, aber da man ja als Public Radio gemeinnützig wirtschaftet, bleibt der Abruf der Tondokumente kostenfrei. It's not so much an issue of storage space. Es ist nicht so sehr eine Frage des Speicherplatzes, es geht vielmehr um die Bandbreite. Wir hatten hier rund 40.000 Hörer, die während des kürzlichen Irakkriegs versuchten, unsere Live-Berichterstattung zu verfolgen. Und das bedeutet sogar eine erhebliche Menge an Bandbreite. Und hier entstehen die tatsächlichen Kosten. Die genaue Höhe der Online-Kosten will das National Public Radio nicht veröffentlichen, wohl aber das Nutzungsverhalten der Online-Hörer. Die größte Nachfrage kommt von Hörern, die entweder verfolgen, was gerade im Radio läuft oder was in den letzten paar Wochen lief. Dennoch plant das National Public Radio keinesfalls, ältere Webseiten vom Netz zu nehmen. Zu wichtig ist den Online-Verantwortlichen der kulturelle Wert dieser Dokumente. Gesammelte Audioarchive dokumentieren Zeitgeschichte. Historische Ereignisse lassen sich recherchieren und werden wieder lebendig. Auch die Reportagen selbst haben mitunter einen pädagogischen Wert, der über den Tageshorizont weit hinausragt. Kürzlich berichtete ich über einen Mann aus München mit einer großen Büchersammlung von Autoren, deren Werke 1933 verbrannt wurden. Wir haben darüber in großer Aufmachung im Web berichtet, mit Bildern und mit zusätzlichem Tonmaterial. Letztes Jahr arbeitete ich in einem Porträt eines Amerikaners, der von der US Army weglief und 1953 nach Ostdeutschland ging. Und natürlich habe ich immer ein Auge auf die wirtschaftlichen und die politischen Themen hier in Berlin. Issues here in Berlin. Emily Harris hat sich in Berlin jedenfalls gut eingelebt. Sie wohnt seit November in einer kleinen Atelierwohnung im Berliner Stadtbezirk Mitte, direkt über einer S-Bahn-Station. Ihre technische Ausstattung beschränkt sich auf einen Computer mit Internetzugang sowie einem Schreibtisch für das Mikrofon und das ISDN-Gerät zum Übertragen ihres Tonmaterials. Beim NPR in Washington mischen versierte Tontechniker diese Aufnahmen zum sendefähigen Beitrag zusammen. Emily Harris sieht eine solche Arbeitsteilung als Entlastung. Sie konzentriert sich weniger auf die Technik, als viel mehr und viel lieber auf die Menschen, die ihr täglich begegnen. Ich mag Berlin sehr. Ich denke, es ist eine begeisternde Stadt. Hier passiert sehr viel. Und es ist eine interessante Stadt, weil sich gerade hier so viel Weltgeschichte abspielt. Ich finde es immer aufregend, Leute zu treffen, die davon unterschiedliche Teile miterlebt haben. Und wenn ich dann ein wenig mehr von deren persönlicher Sicht in Erfahrung bringe. Verlage müssen Informationsdienstleister werden. Diese Forderung erhebt der Medienfachmann Michael Kipp vom Fraunhofer Institut für integrierte Publikations- und Informationssysteme. Allein mit dem Buch- und Zeitungsdruck würden sie nicht den Weg aus der Krise finden, so der Wissenschaftler. Tja, Problem erkannt, aber wie stellt man es wirklich klug an? So lautet etwas lax formuliert die Frage, die sich derzeit wohl viele Verantwortliche in den Verlagen stellen. Denn in Zeiten, in denen überall gespart wird, ist es nicht so leicht, Verlagshäuser mit zum Teil langer Tradition umzukrempeln. Lange Jahre sperrten sich ja viele Verleger sogar ganz vehement dagegen, überhaupt mit redaktionell gestalteten und mit Inhalt gefüllten Seiten ins Internet zu gehen. Aber es gibt auch Verlage, die den Stellenwert des Internets schon früh sehr sachlich und ganz unaufgeregt erkannt haben. So hat sich zum Beispiel der in Hannover ansässige Heise Verlag mit seinem Portal Heise Online schon früh die Position des umfangreichsten Archivs der Informationstechnik erarbeitet. Lückenlos alle gedruckten Hefte des Magazins CT zurück bis zum Jahr 1990 sind zum Beispiel online abrufbar. Der Zugriff ist allerdings kostenpflichtig. Bis 1996 reicht das genauso lückenlose Archiv der Meldungen und Hintergrundstücke des Nachrichtendienstes im Internet zurück. Der Zugriff ist kostenlos. Kein anderes Portal bietet heute ein solch umfangreiches Archiv. Auch beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel in Hamburg lagern die Inhalte der gedruckten Ausgabe bis 1980 in den digitalen Archiven. Zugreifen kann man via Internet gegen Bezahlung auf alle Artikel zurück bis zum Jahr 1998. Und auch die Artikel der Online-Ausgabe Spiegel Online bleiben im Archiv. Zurück bis 1999 sind sie auch heute noch abrufbar. Damit das Archiv auch tatsächlich intensiv genutzt wird, sind Redakteure immer wieder damit beschäftigt, zu bestimmten Themen sogenannte Dossiers zusammenzustellen. Ulrich Bohms vom Spiegel. Nehmen wir naheliegende Themen wie das Leben von Rudolf Augstein, inzwischen kann man das machen, oder die Spiegel-Affäre oder die Flick-Affäre, also die großen Scoops, die der Spiegel gelandet hat, oder dass wir aktuell zusammenstellen, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht an Susan Sonntag und wir eben aus den letzten 10, 20 Jahren Artikel zusammenstellen, die der Spiegel zu Frau Sonntag gemacht hat. Da fallen einem ganz viele Themen ein, die man sehr schnell zusammenstellen kann. Wir haben im letzten halben Jahr mehr als 150 solcher Dossiers ins Internet gestellt und verkaufen die eben auch für einen sehr fairen Preis von 1,50 Euro. Mehrwert nennen die Fachleute das, was die Journalisten und Dokumentare vom Spiegel da machen. Und es scheint zu funktionieren, denn das Angebot der Dossiers wird rege genutzt. Eine Möglichkeit also, ohnehin vorhandenes Archivmaterial durch eine Neuzusammenstellung noch einmal zu nutzen und damit auch Geld zu verdienen. Neue Möglichkeiten zu suchen, Geld zu verdienen, damit sind zurzeit wohl so ziemlich alle Informationsanbieter beschäftigt. Spiegel Online finanziert sich so wie Print auch zu großen Teilen durch Werbung. Und darin liegt natürlich auch begründet der sehr vorsichtige Umgang mit den kostenpflichtigen Inhalten. Denn wenn Sie zum Beispiel die Struktur, also die Finanzierungsstruktur eines Heftes nehmen, dann ist die Regel, dass Sie circa 30-40%, das variiert nach Auflage, durch den Copypreis, den der Leser am Kiosk oder durch sein Abo bezahlt, decken und zwischen 50-60% oder 60-70% eben durch Werbung finanzieren. Und bekanntermaßen sieht es mit dieser Geldquelle zurzeit nicht eben rosig aus. Aber nicht nur die speziell zu Dossiers aufbereiteten Artikel stellen die Spiegelmacher ins Internetarchiv. Bei der Entscheidung darüber, was genau per Internet abrufbar sein soll, ist in vielen Verlagen noch ein weiterer Umstand ganz entscheidend. Nicht alles liegt in digitaler Form vor. Es ist einfach noch nicht alles digitalisiert worden. Christian Persson, Chefredakteur der Zeitschrift CT in Hannover. Die CT wurde ja in den ersten Jahren tatsächlich noch per Klebemontage hergestellt. Und wir haben gar keine Dateien gehabt von den ursprünglichen Artikeln. Das wäre sehr aufwendig geworden, das zu scannen, zumal dann häufig auch die Artikel farbig unterlegt waren in unterschiedlichen Schriften und so weiter. Das Layout war halt früher etwas, ich will mal sagen, vielfältiger. Das alles nachträglich zu scannen, glaube ich, wäre sehr teuer geworden. Wir haben das auch mal ermitteln lassen. Man muss das dann ja noch Korrektur lesen lassen und sehr aufwendig in eine vernünftige Form bringen. Das hätte wohl nicht genügend Leute interessiert. Den Geschmack der Nutzer zu finden und zu treffen, herauszufinden, was sie interessiert, darin wird in den nächsten Jahren die hohe Kunst der Informationsanbieter bestehen. Und so wird es wohl auch zweigleisig bleiben im Internet. Einerseits müssen gute Angebote entwickelt werden, die auf Archivmaterial basieren, die Inhalte aber mit einem gewissen Mehrwert versehen, damit sie ins und zum Medium Internet passen. So geschieht es zum Beispiel auch bei der Stiftung Warentest in Berlin, die ihre Warentests auch online über das Internet verkauft und damit schon Geld verdient. Unter anderem sind die interaktiven Testtabellen, in denen der Nutzer selbst aktiv werden kann, für den Erfolg verantwortlich. Für 2 Euro lassen sich die schon einmal innerhalb der Zeitschrift Test abgedruckten Artikel aus dem Archiv laden. Dabei kann der Nutzer einer Testtabelle aber selber einstellen, welche Ausstattungsmerkmale zum Beispiel einer Digitalkamera ihm wichtig sind und kann so seinen ganz eigenen Testsieger küren. Ein echter Mehrwert, für den die User offenbar auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Aber nicht nur Spaß und Interaktivität sollten zählen. Auf der anderen Seite muss sich das Internet auch zu einer Art digitaler Bibliothek entwickeln, über die man nach bestimmten unveränderten und nicht bearbeiteten Inhalten suchen und diese dort auch finden kann. Welt am Draht. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat jetzt übrigens 800.000 Euro für die Entwicklung eines deutschen virtuellen Archivs bereitgestellt. Bis 2006 soll unter der Federführung der Deutschen Bibliothek in Frankfurt zumindest schon mal eine Strategie erarbeitet werden, wie man mit Archiven in anderen Ländern kooperieren kann. Besser spät als nie. So, das war's für heute. Mit der Suche nach dem Gedächtnis des Internet haben wir uns heute beschäftigt. Welt am Draht ist jedenfalls nicht flüchtig, denn Sie können die Sendung noch einmal hören und dabei auch das Manuskript in aller Ruhe nachlesen, wenn Sie mögen. Sie finden all das auf unserer neuen Homepage www.swr2.de/wissen. Dort haben wir auch eine ganze Reihe interessanter Links auf Seiten im Internet rund um die Themen der Sendung zusammengestellt. Natürlich finden Sie dort auch Links zu den Internetarchiven, über die wir in der Sendung berichtet haben. Noch einmal die genaue Adresse: www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie sich dann einfach bis zur Welt am Draht Homepage weiter. So, das war Welt am Draht für heute. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns. Und hier noch ein Hinweis. Morgen hören Sie in SWR 2 Wissen in Abänderung des ausgedruckten Programms eine Sendung über die aktuelle Situation im Iran. Morgen um 8:30 Uhr in SWR 2 Wissen.